Blätter streben freudig, euch zu hellen, euch zu schmücken. Doch ihr blicket ernst und schweigend in die laue Frühlingsluft. Traf dir mein treues Herz.